In meinen Träumen wächst Geld auf den Bäumen. Ich kauf mir ne Bananenrepublik mit meiner Freundin. Oh, yeah. In meinen Träumen rauch ich Joints, es ist legitim. Denn es ist Medizin, scheiß auf Penicillin. Scheiße. Ich fahr Bugatti, mach Party mit Punjabi. Und jeden Tag ein Tittenfick mit Lolo Ferrari. Quäl ein paar Nazis, streichel ihre Glatzen. Scheiß mal aufs Erwachsen, ich bleib für immer 18. In meinen Träumen bin ich mit Tupac am Chillen. Okay. Und treffe mich mit Falco in der Gruga zum Grillen. In meinen Träumen gibt es Döner bei McDonalds. Und Autos, die ich fahre, sind noch schöner als die Sonne. Rapper, die am Start sind, können meinen Träumen blasen. Ach nein, in meinen Träumen kennt man nicht mal ihren Namen. Denn auf den Straßen ist SAW Geheimtipp. Nein, Bitch, weil wir in meinen Träumen die Eins sind. Guck, ich häng mit Pack ab, flieg mit ihm nach Kapstadt. Und pass dir nicht den Joint, sag ich, gib mal her, du Bastard. Ich weiß, es ist Abfuck, doch ich hab ein Rad ab. Was für Spanien, hier macht man Urlaub in Bagdad. In meinen Träumen ist Sammy Deluxe mein Freund. Und nicht so eine Schwuchtel wie heute, denn er weiß, wie es läuft. Man könnte sehen, was dieses Leben ohne Träume wäre. Denn in meinen Träumen sind meine Träume keine Träume mehr. Hier, ich zeig dir meine Träume. Irgendwann sind wir alle Freunde. Irgendwann ist der Krieg vorbei. Aber glaubst du nicht dran, wird es nie so sein. Guck, ich zeig dir meine Träume. Dicke Autos und geile Beute. Irgendwann ist der Krieg vorbei. Aber glaubst du nicht dran, wird es nie so sein. In meinen Träumen wächst Geld auf den Bäumen. Und ich teil mein Brot plus die Welt mit meinen Freunden. In meinen Träumen ist mein Furz eine Duftbrause. Und Chinesen haben Clubschaugen. Ich fahre TLS in meinen Träumen und mach mit jedem Stress von deinen Leuten. Meine Leute regeln es alleine heute. In meinen Träumen höre ich Macaulay weiter rappen. In meinen Träumen fickt R. Kelly Michael Jackson. In meinen Träumen sind alle von Nellys Wuppen geheilt. In meinen Träumen haben Kurden ein Reich. In meinen Träumen fick ich deine Freundin und meine beiden Ehefrauen. Denken, dass ich treu bin. Denn in meinen Träumen führe ich Doppel-Ehe. Ja. Und kann mir jede Nacht aussuchen, wen ich heute wieder poppen gehe. In meinen Träumen führte Hitler nicht Krieg. In meinen Träumen war er Greenpeace-Mitglied. Und Azad war an einem anderen Ort happy. Und in meinen Träumen machen Savas und Torch Petting. Und Bushido schiebt immer noch Hass auf den Staat. Und ist letztendlich das, was er sagt. Klar, und PA spielt in der NBA. Und wird ein Dunking-Star, ein Traum wird wahr. Man könnte sehen, was dieses Leben ohne Träume wäre. Denn meine Träume sind meine Träume, keine Träume mehr. Guck, ich zeig dir meine Träume. Irgendwann sind wir alle Freunde. Irgendwann ist der Krieg vorbei. Aber glaubst du,